Episode 10 – Jubiläum und warum so viele Menschen in den USA über 100 werden. Blue Zone Loma Linda. Der Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran! Morgen Leute und willkommen zur 10. Folge vom Vegan Köln Podcast. Mein Name ist Niklas von www.veganköln.de. Und erst einmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich bisher so unterstützt habt und auch fleißig Bewertungen und Kommentare hinterlassen habt. Bald können uns einfach die anderen Leute nicht mehr ignorieren. Und falls du noch keine Rezension auf iTunes gegeben hast, dann sei so freundlich und mach das bitte. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank für alles. Ihr wisst ja über die anderen Sachen schon Bescheid. Falls ihr Supplemente braucht, dann geht bitte unten über den Link auf Deltastar mit über 1200 100% naturbelassenen Supplementen, wie der Vitamin B12, D3 oder auch Proteinshakes. Alles kannst du darauf finden. Wenn du mehr Informationen und allgemein Wissen über eine richtige und nachhaltige vegane Ernährung haben möchtest, dann geh bitte unten im Link auf das Buch Vitalkost von Thomas Reinholz, der dir richtig gute, gesunde Tipps für eine gesunde und nachhaltige vegane Ernährung gibt. Und falls ihr immer noch nicht mein Newsletter abonniert habt, dann tut das bitte auf www.veganköln.de, wo ich dir jede Woche einen Muskelaufbau und ein Fettabbau-Rezept schicken werde, die natürlich alle vegan sind. Nun, jetzt zum Thema. Heute werde ich euch die dritte Blue Zone vorstellen. Diese Blue Zone werdet ihr, ich wette mit euch, zu 100% nicht kennen. Nämlich diese Blue Zone ist in den USA. In der Nähe von Los Angeles, 90 Kilometer östlich von LA, um genau zu sein. Und sie heißt Loma Linda. Loma Linda ist eine Gemeinschaft von 21.000 sogenannten Seventh-Day Adventists. Das, also wie sie auf den Namen gekommen sind, werde ich euch gleich noch erläutern. Also das ist eine christliche Gemeinde, die sehr gläubig und bibeltreu leben. Und an jedem siebten Tag, also am Sonntag, haben sie einen 24-stündigen Sabbat, also sie nehmen dort Auszeit und feiern dort einfach ein großes Fest mit ihren Familienmitgliedern und anderen Freunden. Deswegen nennen sie sich auch die Seventh Day Adventists. Seventh Day bedeutet der siebte Tag, für alle, die nicht so gut Englisch können. Und Adventist bedeutet einfach, dass sie dort eben feiern und dass dort die Ankunft ist sozusagen. Ja, und in dieser Region haben Wissenschaftler überdurchschnittlich viele über 100-Jährige und allgemein sehr alte Leute entdeckt. Und im Folgenden werde ich euch jetzt ganz genau und im Detail erläutern, was an diesem Seventh Day Adventist so besonders ist. Das Besondere ist, dass sie sich 100% vegetarisch ernähren und allgemein sehr wenige tierische Produkte essen, also auch wenige Milchprodukte und andere tierische Produkte, wo kein Fleisch drin ist. In der Bibel steht, dass man keine Tiere essen soll. Daher sind fast alle Seventh-Day Adventists 100% vegetarisch und viele von ihnen sind auch Veganer, was ja sehr interessant ist, dass sie dann auch so lange leben, obwohl alle ja sagen, dass man als Veganer nicht die richtigen Vitamine kommt und schon ganz früh stirbt. Außerdem essen die Seventh-Day Adventists extrem viele Nüsse. Mindestens dreimal am Tag essen sie eine Handvoll Nüsse. Nüsse werden auch damit verbunden, dass sie das Risiko von Herzinfarkt reduzieren. Natürlich sind das nur Statistiken. Aber eine Statistik sagt, dass man, wenn man immer jeden Tag Nüsse isst, 2 Jahre länger lebt. Ich würde das jetzt nicht wörtlich nehmen, aber ich würde euch schon empfehlen, täglich oder wöchentlich Nüsse in eure Ernährung einzuführen. Außerdem essen die Seventh-Day Adventists allgemein sehr viel Früchte, Gemüse, Samen und Nüsse, wie ich ja eben gerade schon gesagt habe. Sie essen mindestens zweimal am Tag eine Portion Obst mit Gemüse als Snack. was das Risiko von Lungenkrebs um 70% reduzieren soll. Daran seht ihr allgemein, dass die Seventh-day Adventists sehr kleine Portionen essen und essen daher 6-mal am Tag, aber dafür eben sehr kleine Portionen und in einem sehr kurzen Abstand. Sie essen alle 1-2 Stunden. Die Seventh-day Adventists essen auch sehr viele Linsen und Bohnen, also allgemein viele Hülsenfrüchte. 3-4 Mal am Tag essen sie Linsen oder Bohnen oder auch Erbsen, was auch damit verbunden wurde, dass es das Leben verlängert. Das Gemüse, was sie am meisten essen, sind Tomaten. Das soll das Risiko von Prostatakrebs, vor allem bei Männern, reduzieren. Ein weiteres Motto zu den Mahlzeiten ist: Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Das bedeutet einfach: Esse Frühstück wie ein König, also sehr großes Frühstück, Mittagessen wie ein Prinz, also mittelmäßig, und Dinner wie ein Armer. Dieses Motto verfolgen sie allgemein, weil sie eben die Philosophie haben, dass man abends gar nicht mehr so viel Nährstoffe und gar nicht so viel Energie benötigt, weil man ja kurz vorm Schlafen ist. Außerdem kann man, wenn man ein kleines Abendessen isst, auch viel besser schlafen, weil der Körper eben während des Schlafens nicht verdauen muss und nicht wirklich arbeiten muss. Was man also schon mal an der Ernährung sehen kann, ist, dass sie pflanzenbasiert ist oder wenn nicht sogar 100% vegan ist. So, nun, wie trainieren jetzt die Leute dort? Wie betätigen sie sich? Oder allgemein, was machen sie denn den ganzen Tag, damit die so alt werden? Eigentlich kann man sagen, dass sie einen ganz normalen amerikanischen Lifestyle verfolgen. Alle Bewohner von Loma Linda betreiben Hanteltraining oder gehen ins Fitnessstudio oder ins Fitti in der modernen Sprache, was ja eigentlich in Amerika so typisch und normal ist. Und hier würde ich euch auch nochmal auffordern, auf YouTube zu gehen und Loma Linda Hanteltraining oder so etwas in der Art einzugeben, nämlich dann werdet ihr auf eine 100-jährige Frau treffen, die wirklich jeden Tag morgens immer auf dem Crosstrainer rumstrampelt, wo man denkt, dass sie hinter jeden Moment umfallen kann, und auch jeden Morgen Krafttraining mit Hanteln und schweren Gewichten macht. Das ist eine Frau, die 100 Jahre alt ist, das müsst ihr euch mal klar machen. Aber was ich noch faszinierender fand, war ein Mann namens Dr. Ellsworth Wareham, der 91 Jahre alt ist, und ratet mal, was der macht als Hobby oder als Beruf, kann man auch sagen. Er operiert immer noch mit 91 Jahren Patienten, nämlich er ist Herzchirurg in L.A. in einem Krankenhaus. Das müsst ihr euch einmal vorstellen, ja. Das waren jetzt natürlich krasse Beispiele, aber man kann daran sehen, dass sie ihr ganzes Leben lang aktiv bleiben und nie aufhören zu arbeiten, weil sie immer eine Absicht im Leben haben. Und was für eine Beziehung herrscht jetzt zwischen diesen Leuten in Loma Linda? Allgemein kann man sagen, dass es eine sehr enge und tiefe Freundschaft innerhalb der Seventh-day Adventist-Gemeinschaft gibt. Es treffen sich untereinander viele gleichgesinnte Freunde, die auch zusammen viel lachen und einfach Spaß haben. Sie genießen das Leben in vollen Zügen, kann man sagen. Jetzt denkt aber nicht, dass sie nur Party machen. Viele Seventh-day Adventists sind in freiwilligen sozialen Projekten aktiv. Sie helfen anderen weniger privilegierten Immigranten oder armen Leuten. In ihrer Philosophie oder Religion ist auch verankert, dass man immer was zurückgibt und anderen Leuten immer behilflich ist. Man kann abschließend sagen, dass die Seventh-day Adventists in Loma Linda, USA, in der Nähe von LA, eine pflanzenbasierte Ernährung oder wenn nicht sogar auch eine vegane Ernährung verfolgen. Sie betreiben regelmäßig moderaten Sport, verbringen viel Zeit mit Gleichgesinnten und guten Freunden, die sie schon seit der Jugend kennen. Sie snacken viele Nüsse, Obst und Gemüse, geben immer etwas zurück, sei es in sozialen Projekten oder sie spenden Geld. Sie essen außerdem wenig Fleisch, wie ich ja schon gesagt habe, sie sind ja fast alle Vegetarier, wenn nicht sogar auch Veganer. Sie essen ein frühes, leichtes Abendessen und trinken auch sehr viel Wasser, was ich vorhin vergessen habe. Sie trinken 3-4 Liter Wasser am Tag. Das war's jetzt zu einer etwas mehr besonderen Blue Zone, nämlich in den USA, in der Mitte von LA, in der Innenstadt von LA, Und daran seht ihr aber auch, dass auch alte Menschen nicht nur in abgelegenen und traditionellen Urvölkern leben, die schon seit tausenden von Jahren irgendwelche Traditionen weitergeben und sich ganz bestimmt ernähren und zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Sondern auch, wie gesagt, dass in der Innenstadt von L.A. kann man auch über 100 Jahre alt werden. Und wenn man dort über 100 Jahre alt werden kann, kann man überall über 100 Jahre alt werden. Was man auch sehen kann, dass auch in den Blue Zones Okinawa und in Sardinien alle Menschen eine pflanzenbasierte Ernährung verfolgten. Vielleicht ist es auch bei den anderen Blue Zones so, die ich jetzt vorstellen werde, wer weiß. Aber das werdet ihr dann in den nächsten 2 Folgen erfahren. Noch einmal vielen Dank für eure Unterstützung und zu diesem Jubiläum jetzt, zu der 10. Folge. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Und falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, macht das bitte auf www.veganköl.de. Und wo ihr die Supplemente und gute Bücher kaufen könnt, das wisst ihr jetzt hier alle schon. Das war's von mir, euer Niklas. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.veganköl.de. Haltet euch fit!